Später Erfolg. Als Erwachsener war Brey Lehrer an einer Blindenschule. Den großen Erfolg seiner Schrift erlebte er aber nicht mehr. Er starb 1852 mit 43 Jahren. Die Schrift verbreitete sich erst ab 1854. Sehr viele Bücher in der Brey-Schrift erinnern an den Erfinder der Tastbuchstaben. Vielleicht hast du die Brey-Schrift auch schon einmal bemerkt. Du findest sie zum Beispiel auf der Verpackung von Medikamenten. In Aufzügen sind die Zahlen für die Stockwerke oft in der Blindenschrift angegeben. Du hörst jetzt zwei Zusammenfassungen. Welche Zusammenfassung passt besser zu Textabschnitt 6? Die Hauptaussage des Textabschnitts »Später Erfolg« ist, dass Brey später an einer Blindenschule unterrichtete und nur 43 Jahre alt wurde. Die Hauptaussage des Textabschnitts »Später Erfolg« ist, dass die Brey-Schrift erst nach Breys Tod bekannt wurde und noch heute verwendet wird.